Wenn du dieses interaktive Hörspiel über einen Media Player anhörst, stelle sicher, dass alle Tracks dieser CD in der richtigen Reihenfolge in einer Playlist sind. Büro von Chief Inspector Cleverdon. Sonntag, 17.37 Uhr. Inspector Cleverdon, hallo? Oh, Inspektor, wie gut, dass ich Sie erreiche. Mein Name ist Schwester Catherine. Ich bin eine Ordensschwester in Nigeria. Was kann ich für Sie tun, Schwester Catherine? Also, wie soll ich sagen? Man hat mir gesagt, Sie hätten ein detektivisches Gespür, aber gleichzeitig eine ruhige Hand und könnten uns helfen. Der Pfarrer unserer Gemeinde, Father Joe, ist vor einigen Tagen spurlos verschwunden. Seitdem kochen hier die Gemüter hoch und wir müssen dringend dieses Problem lösen. Sie wollen, dass ich ihn finde? Ginge das? Natürlich. Ich helfe gern, Schwester Catherine. Wie gehen wir vor? Kommen Sie einfach vorbei. Ich arbeite hier für eine Friedensinitiative und wir haben ein Büro. Was heißt hier? Hier, in Kaduna. Wo liegt das denn? Im Norden von Nigeria, zwischen der Hauptstadt Abuja und der Stadt Kano. Wir sind leicht zu erreichen. Wann könnten Sie denn da sein? Übermorgen? Hervorragend. Ich hole Sie ab. Wir zählen auf Sie, Inspektor Cleverdon. Bis dann, Schwester Catherine. Willkommen bei diesem interaktiven Abenteuer von Chief Inspector Cleverdon. In diesem Hörspiel triffst du die Entscheidungen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein bisschen Grips, Zettel, Stift, Kleber und die 6 Hörspielelemente A bis F aus deinem Arbeitsheft. Bevor es losgeht, schneide alle Hörspielelemente aus. Wenn du noch nicht so weit bist, kannst du jetzt auf Pause drücken und alles vorbereiten. Wie genau du Entscheidungen triffst, erkläre ich dir noch. Nimm jetzt Zettel und Stift zur Hand und notiere dir dort deinen Startpunktestand. 10 Punkte. Je nachdem, wie gut du dich gleich schlägst, werden deinem Punktestand Punkte hinzugefügt oder abgezogen. Am Ende gibt es eine Auswertung. Nochmal deinen Startpunktestand. 10. Alles bereit? Dann startet dein Abenteuer. Jetzt! Kapitel 1. Chaos in Kaduna. Inspektor Cleverdon, schön, dass Sie gekommen sind. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ich werde nicht oft von einer Frau, noch dazu von einer Ordensschwester beauftragt. Ja, das ist in der afrikanischen Kultur irgendwie noch nicht so üblich. Frauen werden hier häufig vernachlässigt, dabei sind es doch die Mütter, die die Kinder erziehen. Bei uns sagt man, wenn du eine Frau ausbildest, bildest du eine ganze Nation aus. Würde man sich mehr daran halten, gäbe es sicherlich weniger Konflikte. Deswegen wurde ja auch das Women's Interfaith Council gegründet. Ah, ist das die Initiative, von der Sie am Telefon gesprochen haben? Genau. Das ist so eine Initiative, in der Christinnen und Musliminnen zusammenkommen, sich kennenlernen und dadurch Vertrauen zueinander aufbauen. Misstrauen die sich denn so? Leider ja. Wir haben hier seit vielen Jahren Konflikte. Auch die Stadt Kaduna ist gespalten zwischen den Muslimen im Norden und den Christen im Süden. Und es kommt immer wieder zu Spannungen. Und die Frauen können dann bei der Friedensstiftung helfen? Am Anfang hat hier echt niemand dem anderen getraut, aber mittlerweile funktioniert es immer besser. Wir feiern religiöse Feste gemeinsam. Da laden wir dann immer genau so viele christliche wie muslimische Frauen ein. Die lernen sich dann kennen und stellen fest, dass die anderen eigentlich auch ganz nett sind. Das haben sie dann natürlich auch ihren Freunden und Familien erzählt. Und bringen das ihren Kindern bei. Genau, so wachsen die Menschen in den Vierteln hoffentlich irgendwann wieder zusammen. Das ist die Aufgabe dieser Initiative. So, hier ist unser kleines Büro. Da können Sie gern Ihre Sachen abstellen und sich von der Reise erholen. Das ist perfekt, danke. Aber ich glaube, ich mache mich lieber gleich an die Arbeit. Die Zeit drängt. Ja, da haben Sie recht. Die Sache mit unserem Father Joe beunruhigt uns alle schon sehr, obwohl Kidnappings hier leider nicht selten sind. Man hört immer wieder von den Schulmädchenentführungen in Nigeria. Manche Mädchen werden gezwungen, zum Islam zu konvertieren. Viele werden zwangsverheiratet. Ja, die Terrorgruppe Boko Haram will einen Gottesstaat errichten. Gut möglich, dass sie auch hinter der Entführung von Father Joe stecken. Auch christliche Priester werden neben den Schulmädchen oft entführt. Die Entführung hat also eine religiöse Motivation? Also, wenn es Boko Haram ist, die nutzen bestehende Konflikte eigentlich nur für ihre eigenen Ziele. Aber Father Joes Gemeinde ist im Norden von Kaduna. Nicht weit davon halten sich derzeit die Fulani-Nomaden mit ihren Rindern auf. Und seit einiger Zeit kracht es in der Region ziemlich zwischen den muslimischen Fulani und den christlichen Bauern, weil der Weidegrund immer knapper wird. Father Joe betrieb neben seinem Pfarrhaus ein kleines Ackerbauprojekt. Das birgt natürlich Konfliktpotenzial. Können wir dort mal vorbeischauen? Ja, das sollten wir machen. Ich habe Miss Joy Henshaw bereits vorgewarnt. Sie ist die Haushälterin von Father Joe und erwartet uns bereits. Einen Moment. Salam, Halima? Alles klar. Da helfe ich gern. Bis gleich. Inspektor, ich bin untröstlich, aber unsere Koordinatorin bereitet gerade einen neuen Workshop vor und braucht meine Hilfe. Ich fürchte, Sie müssen allein zu Miss Henshaw fahren. Ich hab's. Nehmen Sie doch einfach mein Fahrrad. Kein Problem, Schwester Catherine. Ich nehme ja auch gerne ein Taxi. Papalapap, das ist doch unnötige Geldverschwendung. Sie sind ein junger, sportlicher Mann. Das schaffen Sie schon. Radfahren ist viel gesünder. Hier, nehmen Sie meinen Stadtplan von Kaduna. Okay, wenn Sie meinen. Na klar, hier. Sie schaffen das. Dann lernen Sie noch ein bisschen Kaduna kennen. Radeln Sie einfach nach Nordwesten. Dann finden Sie das Pfarrhaus sicher. Fragen Sie dort nach Miss Henshaw und sie wird sich um alles Weitere kümmern. Na gut, dann... Sehen wir uns später. Sie haben ja meine Handynummer. Dann können wir uns jederzeit zusammenrufen. Viel Glück. Ich muss jetzt leider wirklich los. Alles klar. Los geht's. So, in der Richtung müsste es eigentlich sein. Mist. Eine Kreuzung. Drei Wege. Welchen nehme ich? Die Third Avenue? Die Fifth Road? Oder die Seventh Street? Ich bin mir nicht sicher. Und jetzt bist du dran. Welchen Weg möchtest du wählen? Für die richtige Entscheidung kann dir der Stadtplan helfen. Er ist das Hörspielelement A. Die Nummer der richtigen Straße zeigt dir, bei welchem Track es für den Inspektor weitergeht. Möchtest du die Third Avenue nehmen, wähle Track 3. Soll es die Fifth Road werden, wähle Track 5. Und für die Seventh Street, wähle Track 7. Wenn ihr in einer größeren Gruppe spielt, dann entscheidet ab sofort immer die Mehrheit. Du hast nur noch ein paar Sekunden Zeit. Wähle jetzt den gewünschten Track.